Wenn ich abends durch die Straße zieh und schrei und wie der Kopf in tausend Scherben zu springen scheint, seh ich nichts als bloße Lamentiererei. Alles, was mich nicht erfüllt, sich hier vereint. Hey, Arschloch! Hey, Arschloch! Fühlst mich doch und wohl in der eigenen Haut. Weißt doch nicht besseres und meine Freude laut. Das Zübel steht nicht und bedrückt mich allzu sehr. Ich glaube, dass mein Kopf ist gerade sinn entleert. Es ist doch alles ganz egal, so scheinbar völlig ideal. Es ist doch alles so normal. Egal! Denken muss in dieser Welt. Und so ist wie es anderen auch schön gefällt. Dann schaut es nicht, wenn gerade jemand stirbt. Mein Leben so weiter läuft, ich mich weiter flirt. Es ist doch alles ganz egal, so scheinbar völlig ideal. Es ist doch alles so normal. Egal! Es ist doch alles ganz egal, so scheinbar völlig ideal. Es ist doch alles so normal.